WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Das ist jetzt die letzte Talkwoche in diesem Jahr. Nächste Woche, ab Montag, sind wir dann in der Weihnachtspause. Aber schön, dass ihr heute da seid. Freie Themennacht. Also, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50, Mail domian@wdr.de. So, nun bin ich gespannt, was heute passieren wird. Hier ist als erste Anruferin die Sandra und die ist 28. Guten Morgen, Sandra. Guten Morgen, Domian. Liebe Sandra, weswegen rufst du an? Ja, ich habe eine Krankheit, die heißt Lipödem. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, und du kannst es nochmal erklären, bitte. Ja, es ist eine Fettverteilungsstörung und Vermehrung an Arm und Bein, die eigentlich nur Frauen haben. Das heißt, da werden die Arme und Beine dick. Genau. Die sehen aus wie mit Wasser vollgesogen. Ja, bei mir ist es aber Fett. Also Fett. Das ist Lymphödem ist mit Wasser. Ja. Und bei mir ist es Lipödem. Das ist eine Fettverteilungs- und Fettvermehrungsstörung. Also okay. Dass wir das nicht verwechseln. Genau. Nein, genau. Das sind zwei verschiedene Krankheiten. Man kann natürlich auch beides haben. Mhm. Aber ich habe halt nur ein Lipödem. Klar, sind auch bisschen Wassereinlagerung mit drin, aber das eine Fettverteilungsstörung in den Armen und in den Beinen. Und Beine, genau. Das heißt, du hast ganz dicke Arme und ganz dicke Beine. Ja. Also ich habe Unterschenkel von 50 cm und Oberschenkel von 80 cm Umfang. Mhm. Das heißt, und wie sieht es so im Mittelbereich, im Rumpf aus? Ja, also der ist schon ein bisschen schlanker, aber ich habe schon Übergewicht auch am Oberkörper. Mhm. Das heißt, der gesamte Körper, wie viel Gewicht hast du aufzuweisen? Ja, momentan leider 112. 112. Mhm. Bei einer Größe von? Von 1,70, aber ich hatte jetzt 9 Kilo schon abgenommen. Ah ja. Mhm. Mhm. Diese Erkrankung basiert auf was? Ist das ein angeborener Gendefekt oder was ist es? Also es ist angeboren, aber es entsteht eigentlich erst in der Pubertät, in der Schwangerschaft oder in den Wechseljahren. Mhm. Da ich noch nicht in den Wechseljahren bin und keine Schwangerschaft hatte, ist es in der Pubertät gekommen. Ich weiß es aber allerdings erst seit 2 Jahren, mhm, weil es da erst entdeckt worden ist. Weil sehr, sehr viele Ärzte kennen sich mit dieser Krankheit noch nicht aus und sagen einfach dann zu den Patienten, sie müssen abnehmen, sie sind einfach zu dick. Man kann nicht abnehmen. Bitte? Man kann nicht leicht abnehmen, das ist ganz schwierig. Ja. Speziell auch an den Armen und Beinen, das ist fast unmöglich an den Armen. Wie ist denn dein Essverhalten? Also im Prinzip normal. Das heißt also, aufgrund deiner Lebensmittel, die du zu dir nimmst, dürftest du gar nicht so dick sein. Nein. Aber das müsste doch schon jeden Arzt stutzig machen, wenn er das von dir hört. Das machen aber ganz viele Patienten. Ich war letztes Jahr in der Reha-Klinik 4 Wochen und da sind Frauen, die haben weitaus stärkere, also dickere Beine wie ich. Und da haben die Ärzte das auch gesagt. Mhm. Nur da das Problem ist, man kriegt auch durch diese Krankheit Schmerzen an den Beinen. Mhm. Das heißt, ich wohne im 2. Stock. Wenn ich die Treppen hochlaufen muss, das ist für mich jedes Mal eine Qual. Glaube ich. Das ist die letzten Stufen, ziehe ich mich hoch. Das ist aber erst seit ein paar Monaten, dass ich die Schmerzen habe. Vor Monaten konnte ich noch ganz normal die Treppen hochlaufen. Ich habe eine 3,5-jährige Nichte, die wiegt 15 Kilo. Wenn ich die auf dem Arm habe, bin ich vor 4 Monaten noch locker hochgekommen. Das schaffe ich jetzt nicht mehr. Ich muss 3-mal anhalten. Okay, das glaube ich. Wie sieht das eigentlich aus? Sieht das prall dick aus? Also ich habe das Glück, dass es noch weich ist, mein Gewebe. Das hängt also noch nicht richtig runter? Nein, also dadurch, dass es ja Fett ist, ist es ja... Beim Wasser ist es ein bisschen schlimmer, würde ich jetzt sagen. Also ich habe jetzt heute noch eine Patientin gesehen, die ein Lymphödem hat. Bei der sieht das schon anders aus wie bei mir. Nun ist das ja eine sehr frustrierende Situation. Du hast ein ganz normales Essverhalten, wiegst aber 112 Kilo, hast diese Erkrankung, siehst aus. Jeder denkt wahrscheinlich, na, die futtert aber in Massen. Ja. Aber es ist gar nicht der Fall. Was kann man jetzt gegen diese Erkrankung machen? Also, ich muss täglich eine Kompressionsbestrumpfung tragen, flachgestrickt. Damit die Beine zusammengedrückt werden. Die werden zusammengedrückt und das ist im Prinzip so eine ganz leichte Lymphdrainage. Das heißt, dass die Lymphgefäße und Lymphbahnen bearbeitet werden, damit die auch tagsüber den ganzen Tag ein bisschen funktionieren. Weil dadurch, dass ich ja dieses Fettgewebe vermehrt habe, werden die Lymphbahnen und Lymphgefäße eingequetscht und arbeiten nicht vernünftig. Aber wenn du die Strumpf wieder ausziehst, quält es denn dann nicht wieder auseinander? Ja, klar. Also ich habe dann dickere Beine, ganz klar. Mhm. Also ich habe dann um die 10 Zentimeter mehr. Mhm. Wie machst du es an den Armen? Müsste ich eigentlich auch Bestrumpfung tragen, aber da ich in der Gastronomie arbeite, kann ich es nicht immer, weil es tut einfach nach einer Zeit einfach weh. Das klingt so, als würde man das so ein bisschen lindern können, aber das Problem nicht wirklich lösen können mit diesem Kompressions... Nein, auch durch die Lymphdrainage nicht. Man muss 2 bis 3 Mal in der Woche für eine Stunde zur Lymphdrainage, damit das ganze Lymphsystem vernünftig arbeiten kann. Aber im Prinzip, man kann dadurch ein bisschen verringern, aber nicht viel. Mhm. Aber im Klartext, kann man gar nichts machen? Bei dem Lipödem kann man noch eine Liposuktion machen. Das ist im Prinzip eine Fettabsaugung, aber die ist sehr teuer. Also ich habe mich jetzt schon erkundigt. Ich habe auch schon ein Schreiben zu der Krankenkasse hingeschickt. Also die kostet zwischen 15.000 und 20.000 Euro. Das heißt, da würde an den Beinen, an den Armen und auch am Rumpf würde kräftig gesaugt? Nein, am Rumpf nicht, nur an Arm und Bein. Und das geht, da kann man, und wenn das Fett einmal weg ist, kommt das dann nicht noch einmal wieder? Es kann Fett kommen, klar, wenn man natürlich mehr wieder isst, wenn man mehr isst, aber dann ist das halt im Prinzip dieses, also nicht das Lipp-Fett. Okay, das meinte ich jetzt. Das ist dann weg. Das ganz normale Fett. Mhm. Du bist 28 Jahre alt, hast das hier schon eine ganze Weile, wie du gerade gesagt hast, arbeitest in der Gastronomie, stehst also mitten im Leben. Welche Auswirkungen auf dein Privatleben hat diese Erkrankung? Ja, also momentan ist es natürlich nicht einfach, weil die Schmerzen immer schlimmer werden, weil ich habe jetzt bisher nur Schmerzen an den Oberschenkeln und Oberarmen gehabt, jetzt fangen so langsam auch die Unterarme an, die Kniescheibe, die Schienbeine. Und es wird halt immer schlimmer. Ich sage auch, mein Freund, wenn er mich falsch anfasst, also das ist nicht böse gemeint, er macht das, wenn er mich kurz festhält oder so, dann tut es mir halt manchmal weh an einigen Stellen. Also es gibt einen Freund. Er macht es nicht. Und wie lange hast du den Freund schon? Ein Jahr. War es für dich schwierig und mit Hemmungen verbunden, auf ihn zuzugehen? Nein, ich kenne ihn schon über 9 Jahre. Und seit einem Jahr wird dann erst ein Paar. Ja, genau. Welches Verhältnis oder welches Gefühl hast du zu deinem Körper? Darf dein Freund dich überall, auch an den dicken Beinen, an den dicken Armen, anfassen, streicheln, so ganz normal? Darf er schon, wenn es mir natürlich nicht wehtut. Wenn es nicht wehtut, Aber ich mag meinen Körper nicht. Mhm. Das heißt, du schaust dich nicht gerne im Spiegel nach dem Baden und Duschen an? Überhaupt nicht gerne. Auch ich habe, wenn ich bei der Arbeit laufe, dann habe ich auch immer Fenster da und wenn ich jedes Mal reingucke, dann könnte ich, ich mag es nicht sehen, überhaupt nicht. Also ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Ich habe halt, seitdem ich das speziell erfahren habe, dass ich diese Krankheit habe, habe ich ein ganz starkes psychisches Problem damit. Aber andererseits ist es doch vielleicht auch ein bisschen erleichternd, weil du jetzt weißt, warum du so bist, wie du bist. Klar, aber man weiß natürlich auch, dass man nicht viel machen kann. Wie viele Diäten hast du schon gemacht früher? Zig Diäten. Ich habe Shakes genommen, ich habe Pulver genommen, ich habe verschiedene Diäten ausprobiert, ich war bei Weight Watchers, alles. Aber du musst doch in den Jahren bisweilen verzweifelt gewesen sein, wenn du dir vor Augen geführt hast, dass du ganz normal isst, also nicht übermäßig frisst. Mhm. Und so dick geworden bist, da muss man doch irgendwie an sich selber zweifeln. Ja, aber wenn man zum normalen Arzt geht, der sagt, nimm sie ab. Mhm. Aber man kann nicht gut abnehmen dabei. Mhm. Ich war 2012, drei Monate, nachdem ich das erfahren habe, war ich bei einer Spezialistin bei mir aus der Nähe. Diese Frau hat gesagt, machen Sie so weiter wie jetzt, weil Sie brauchen nicht weitermachen, weil ich hatte Lymphdrainage, ich hatte Kompression gehabt. Mhm. Ich habe die Zusage für die Reha gehabt. Sie hat gesagt, machen Sie gar nichts mehr davon. Die Reha können Sie in Abnehmreha umändern. Und das soll eine Spezialistin sein. Sie hat gesagt, ich hätte nur Adipositas und nichts anderes. Mhm. Aber die in der Klinik haben jetzt bestätigt, ich habe ein Lipödem. Ich war jetzt auch bei zwei Ärzten in der Klinik wegen einer OP. Die haben auch gesagt, dass ich ein Lipödem habe. Durch was wird diese Fettproduktion, die du nun so hast in den Beinen und den Armen, durch was wird die angeregt? Das weiß ich nicht. Das, Weil das ist ja eine wichtige Frage eigentlich. Wird ja, durch das ist... Also ich weiß nur, dass das hormonell bedingt ist, also weil ab der Pubertät werden ja auch mehr Hormone eingesetzt vom Körper und dadurch beginnt das halt teilweise zu arbeiten und oder auch, wie gesagt, nach der Schwangerschaft. Da werden ja dann auch immer wieder mehr Hormone freigesetzt. Und man sollte auch zum Beispiel keine Pille nehmen, wegen den Hormonen. Also das ist ein komplexer Vorgang, das kann sein, dass es da auch Zusammenhänge gibt. Und schlimmer wird. Vielleicht hat ja der ein oder andere von unseren Zuschauern, der auch diese Erkrankung hat, einen Tipp für dich oder eine Idee. Was? Ja, speziell auch, ich habe ja einen Antrag für die Krankenkasse gestellt auf Kostenübernahme für die Liposition. Mhm. Und die haben jetzt reingeschrieben, dass ich doch einen Teil den Umfang von 80 Zentimetern und weniger haben sollte. Mhm. Und 10 bis 15 Kilo mehr, wie mein Idealgewicht wiegen dürfte. Mhm. Und das ist, ich sag, mein Freund, der ist schlank, der hat eine Taille von 94. Mhm. Und wenn der noch nicht mal 80 hat... Ist das für dich gar nicht zu schaffen? Nein, ja. Das schaffe ich nicht. Ich verstehe. Ich sag, eine Frau ist immer noch ein bisschen schmaler wie ein Mann. Mhm. Aber ich sag trotzdem, das ist, das schaffe ich nie im Leben. Es tut mir leid. Also, und ich sag, das hat auch nichts mit ästhetisch für mich zu tun. Ich habe einfach jetzt auch die Schmerzen. Ich gehe mit Schmerzmitteln teilweise zur Arbeit. Ja, das heißt, ich habe bei meiner Arbeit immer Schmerzmittel stehen. Das heißt, es muss was passieren. Du bist, wie gesagt, so jung und dann kannst du nicht jetzt schon anfangen. Ja, und das Geld dafür habe ich nicht, weil das sind, wie gesagt, bei dem einen Arzt, da zahle ich 16.000 Euro. Mhm. Das habe ich nicht. Dennoch, Sandra, das ist das Einzige, was ich dir anbieten kann, weil wir sind natürlich auch keine Fachleute in diesem Bereich. Das weiß ich. Vielleicht hat doch der eine oder andere noch eine Idee, in der uns dann bitte mailen sollte unter domian@wdr.de und das reichen wir an dich weiter. Sollen wir es so machen und wir würden uns dann mit dir in Verbindung setzen, wenn was kommt. Ja? Ja. Hoffen wir, dass eine interessante und eine gute Nachricht für dich dabei ist. Mhm. Alles Gute trotzdem wünsche ich dir. Ja, danke schön. Tschüss, Sandra. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Stefan. Stefan ist 43. Guten Morgen, Stefan. Guten Morgen, Jürgen. Oh, du klingst aber aus der Dose und weit weg. Ja, ich bin ein bisschen erkältet. Ja. Stefan, um was geht's bei dir? Was geht's bei mir? Ich war heute auf der Dugida, auf der Anti-Islam-Kundgebung in Düsseldorf. Ah ja, es gab mehrere Demonstrationen. Ich glaube, in Dresden war die größte und in Düsseldorf war auch eine. Dresden war die größte mit knapp 10.000, glaube ich. Düsseldorf hat, glaube ich, gerade mal so 400 bis 500 geschafft. Also das heißt ja in Düsseldorf Dugida, ne? Und das Dü steht für Düsseldorf und... gegen die Islamisierung des Abendlandes oder irgendwie sowas, ja. Ja. Und, warum? Warum? Ja. Warum ich da war? Ja, klar. Ich war da, weil ich jetzt einfach der Meinung bin, dass in unserem Staat so ein bisschen was falsch läuft, dass wir uns um alle möglichen Sachen kümmern, nur nicht um unsere eigenen Leute irgendwo. Und gerade jetzt auch mit der ganzen IS-Geschichte und diesen ganzen Salafisten und alles, da muss man sich da wesentlich mehr einbringen. Was meinst du mit konkret einbringen? Was vermisst du? Was sollte geschehen? Was müsste sich mehr einbringen? Er müsste sich so weit einbringen. Also, es ist wirklich, was ich Kontaktleute in den Moscheen gibt, zum Beispiel. Mhm. Jetzt wirklich, wenn auffällige Personen, wo jetzt gemerkt wird, die kippen, die könnten eventuell radikalisieren. Mhm. Dass das frühzeitig gemerkt wird. Ich glaube, da stimmen dir alle zu, vom linken bis rechten Spektrum der Menschen in Deutschland. Darüber hinaus, fühlst du dich denn von Menschen, die den islamischen Glauben haben, fühlst du dich von denen überfremdet, bedrängt, belästigt? Ja gut, geht ja nicht pauschal um alle Muslime, Islamisten. Es geht ja darum, um die Leute, die sich einfach nicht integrieren wollen. Naja, um Islamisten geht es schon. Das ist eine Parallelgesellschaft sozusagen, die eben in Deutschland. Ja. Also richtet sich dein Protest gegen ausschließlich gegen die extremen und extremistischen Auswüchse des Islam? Ja, klar. Ich habe nichts gegen die Leute, die jetzt seit Jahren hier leben, die integriert sind und das heißt nicht in der zweiten, dritten Generation hier schon leben. Ja, ich mein, gut, aber auch da stehen wieder alle Türen auf und da wird auch jeder vernünftige Mensch wird sich da auf deine Seite schlagen. Bei diesen Demonstrationen, finde ich, ist das große Problem einmal, dass vielleicht automatisch eine Stimmung entsteht, generell gegen Menschen, die dem Islam angehören, was ich sehr schlimm finde, obwohl ich deine Meinung, die du gerade geäußert hast, natürlich auch teile. Und das Weitere ist sehr schlimm, dass zu diesen Demonstrationen Menschen aufrufen oder Gruppierungen aufrufen, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben möchte. Hast du schon mal auf einer? Bitte? Hast du schon mal auf einer? Nein. Einer solchen Demo? Nein, war ich noch nicht. Okay. Dafür muss ich nicht da sein, um zu wissen, wer dazu aufruft. Welcher politischen Gruppierung? Wenn ich vielleicht noch fragen darf, welcher politischen Gruppierung gehörst du an? Ich sag mal so, ich bin mehr so. Ich würde mich als national-konservativ bezeichnen. National-konservativ? Ja, also ich sag mal, in den USA wäre ich bei den Republikanern. Okay. Ich frage jetzt mal ganz offen, du musst nicht antworten. Ich frage, was hast du das letzte Mal gewählt? Ich habe das letzte Mal die AfD gewählt. Mhm. Und nein, ich wollte einfach nur mit sagen, Entschuldige, heute bei der Demo zum Beispiel, es waren Hooligans da, es waren auch ein paar Rechte garantiert da. Aber es waren aber auch Familien mit Kindern, es war ja mal Durchschnittsbürger, es waren ältere Leute da. Aber was mich wirklich bei der ganzen Sache ein bisschen aufgeregt hat, die ganze Demo ist super friedlich gelaufen. Die Polizei war auch super nett, die waren voll freundlich und alles. Aber diese Gegendemonstranten auf der anderen Seite, weil in Düsseldorf war ja das Hafenbecken so dazwischen, zwischen der Hauptdemo und den Gegendemonstranten, deren Schlachtruf war die ganze Zeit nie wieder Deutschland. Ja, das ist genauso bescheuert wie die andere, wie die andere extreme eben, Seite. Ja gut, die haben gerufen, wir sind das Volk. Stefan, aber nochmal zurückzukommen auf mein Argument vorhin. Du hast es ja nun differenziert dargestellt, weswegen du da bist. Ja. Aber du kannst natürlich nicht verhindern, dass da Menschen drunter sind, die viel platter sind, die letztendlich im Kopf haben Ausländer raus, die sich massiv gegen alle Menschen sträuben und stellen, die den islamischen Glauben haben. Diesen Gegendemonstrationen kannst du aber auch nicht ausschließen. Nein, dass da nur normale Leute sind, die sich jetzt dagegen melden, sondern das sind auch welche bei, die halt einmal Waffen haben, nochmal so krass gesagt. Okay, lass uns jetzt nicht über die Gegner reden, sondern über dich, wo du heute warst. Die Frage war, wie fühlst du dich? Auf beiden Seiten sind ja teilweise vernünftige Leute und es sind teilweise unvernünftige Leute, sagen wir so. Selbst wenn man in einigen Punkten übereinstimmt, würde ich kotzen, mir vorzustellen, ich müsste an der Seite von irgendwelchen Rechten oder Hooligans da gehen, wenn ich auch gegen Islamisten bin. Ja, aber ich sag mal, in der Demokratie ist ja im Grunde genommen wie eine Waage. Und wenn eine Waage zu weit nach links geht, wir sind das einzige Land, das sich leistet, die Politiker nicht mit der Rechten sprechen, zum Beispiel. Wir sind das einzige Land in ganz Europa. Sag mal, du hast so eine heisere Stimme. Du hast nicht so gebrüllt heute auf der Demo. Nee, und es stand natürlich auch den ganzen Tag im Regen. Ja, natürlich, verstehe. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Ich finde, dass die teilweise berechtigten Kritiken und Sorgen, die wirklich auch in der Mitte der Gesellschaft sind, die sind ja gar nicht abzustreiten, die müssten, finde ich, von anderen besetzt werden und nicht von den Rechten. Das ist das Problem. Bitte? Die anderen machen es ja nicht. Ja, die anderen machen es nicht, ja. Gut, also... Ich stelle mir jetzt mal so als Bild vor, wenn du jetzt Kinder hast, ja? Mhm. In dem Kindergarten brechen die Masern aus. Mhm. Dann kümmerst du dich doch zuerst um deine eigenen Kinder und dann um die anderen. Ja, aber das hinkt jetzt wirklich ein bisschen. Ich will, dass in diesem Land alle Leute gleichberechtigt behandelt werden. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Ich höre dich immer. Bist du noch da? Ich glaube, ich bin noch da. Ja, die Leitung ist wirklich nicht so gut. Ja. Okay, Stefan, ich habe grob deine Einstellung gehört und... Wie gesagt, mir wäre wohler, wenn das auf einer anderen politischen und gesellschaftlichen Ebene thematisiert wird. Wobei du schon recht hast, dass das auch sehr schwierig ist, dann zu vermitteln. Ja, ich wollte einfach nur mal klargestellt haben, in der Öffentlichkeit, dass das wirklich nicht nur alles rechte Gewalttäter sind, sondern dass da auch wirklich der Durchschnitt der Gesellschaft war. Ja. Und es wirklich friedlich abgelaufen ist. Gut. So, jetzt erlösen wir dich. Jetzt kannst du Tee trinken und schweigen, ja. Und, danke für den Anruf und alles Gute. Alles klar, tschüss. Tschüss. Was mich übrigens, muss ich sagen, neulich auch wirklich sehr empört hat, Real Madrid hat Trikots in ein arabisches Land geschickt. Und im Emblem von Real Madrid, das ist irgendwie eine Krone, ich glaube die Königskrone, die spanische, und dann ist auf dieser Krone so ein kleines Kreuz. Das ist nun mal das Signet von Real Madrid. Und man hat dann dieses Kreuz wegretuschiert aus Rücksicht auf den Adressaten, auf die arabischen Länder. Und das hat mich schon sehr irritiert und auch geärgert. Dahinter stehen natürlich arabische Sponsoren, aber so etwas überhaupt zu fordern, finde ich ungeheuerlich. Ich fände es völlig in Ordnung, wenn ein arabischer Fußballverein hier seine Trikots verkauft mit Zeichen des Islams drauf. Das muss doch eigentlich in einer globalisierten Welt muss das möglich sein. Naja, so, hier ist Diana. Diana ist 29. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Diana, um was geht's bei dir? Ich habe mega Stress mit meinem Freund. Ach du lieber Himmel, was ist los? Ja, wir haben immer so das grundsätzliche Problem, ich enge ihn zu sehr ein und er braucht mehr Freiraum. Mhm. Engst du ihn in der Tat ein bisschen ein? Ja, ich glaube schon. Wie lange seid ihr zusammen? Erstmal die Grundfakten. Fast 3 Jahre jetzt. Ja. Und seit wann habt ihr das Problem? Das ist eigentlich schon so nach dem ersten Jahr. Wir waren erstmal ein bisschen weiter auseinander von der Entfernung. Mhm. So 45 Kilometer. Da ging es eigentlich ganz gut. Für ihn war es halt ganz gut gewesen, ja, weil er mich halt nur 2-mal die Woche gesehen hat, das reicht ihm. Und für mich war es ein bisschen wenig. Und ich habe halt gedacht, gut, wenn man dann irgendwann näher zusammen wohnt, dann pendelt sich das schon so ein. Mhm. Und dann bin ich halt runtergezogen, erstmal zu ihm mit in die Wohnung. Ja, und das war halt extrem. Er hat sich total eingeengt gefühlt, das ging gar nicht. Also er konnte kaum noch atmen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann suche ich mir was Eigenes. Und habe ich auch gemacht, dann ging es wieder gut eine Zeit lang. Mhm. Und dann... Aber immer wieder, mach mal konkreter, durch welches Verhalten, durch was fühlt er sich eingeengt? Ich versuche immer alles zu planen. Also ich möchte am liebsten wissen, wann wir uns sehen, zum Beispiel Mittwoch, Freitag, Sonntag. Mhm. Ich mag halt immer gern so feste Tage, damit ich halt auch alles anplanen kann. Das ist ihm aber zu viel Stress, weil er halt auf der Arbeit auch schon so viel Stress hat. Mhm. Und ja, ich mag halt gern viel Nähe. Und dadurch, dass er das weiß, fühlt er sich unter Druck gesetzt. Also er weiß, sie will viel Nähe, sie will mich oft sehen, sie braucht viel Zärtlichkeiten, das kann ich ihr nicht geben, also fühlt er sich unter Druck gesetzt. Mhm. Verständlicherweise. Mhm. Verständlicherweise, wenn er da ganz anders tickt, ist das natürlich der Killer für ihn. Ich meine, du hast es ja gut analysiert bei dir selbst. Mhm. Kannst du dich denn nicht, du weißt ja jetzt, auf was er allergisch reagiert, kannst du dich denn nicht versuchen, runter zu trainieren? oder zumindest ist ein bisschen zurückzunehmen, alles? Ja, ich versuch's, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es klappt nicht. Egal wie ich versuche, irgendwie knallt es immer wieder. Ich weiß halt nicht, wie ich es hinkriegen kann. Wahrscheinlich versuchst du es nicht, nicht intensiv genug und langfristig genug oder nachhaltig genug. Ich meine, wenn er das ja so äußert, dann muss man das ja ernst nehmen. Ja, dem geht das auf die Nerven, dass du alles planst. So, da wäre schon die erste Maßnahme, dass du jetzt einfach nicht mehr planst. Dass du mal siehst, mal sehen, wie sich das so spontan ergibt. Und wenn er dann mal nicht kommt, na gut, dann kommt er halt nicht. Dann macht er mit seinen Freunden was oder ruht sich mal aus. Und ich glaube, je mehr du dich zurücknimmst, desto mehr aktivierst du ihn wieder. Okay. Im Moment reagiert der ja nur auf dich und agiert gar nicht. Und das Ziel muss sein, dass der plötzlich wach wird und sagt, oh Moment, ich muss jetzt auch mal ein bisschen was machen, damit da wieder Leben in unsere Beziehung kommt. Außerdem macht es auch Spaß, wenn man selbst was vorschlägt und selbst was macht. Das heißt, du musst dich zurücknehmen. Du musst dich wirklich, wenn es auch schwer fällt, musst du versuchen, dich zurückzuhalten. Okay, ich mache mir halt immer voll die Sorgen, wenn ich dann hier alleine sitze und dann denke ich so, eigentlich würde ich mich jetzt gern melden, dann mache ich es halt doch nicht. Nein, du musst ja, es gibt ja in der Tat, mich würde es auch nerven, muss ich ja sagen. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man mit einem Partner zusammen ist, der sich nur über die Beziehung definiert und alles um die Beziehung herum baut. Wie ist es denn bei dir? Hast du keine Freundinnen und kein anderes Nebenleben neben der Beziehung? Also ich mache schon viel. Also ich habe mein Hip-Hop-Training, was ich mache. Ich fahre auf Meisterschaften und sowas. Mhm. Ich mache neben meinem Hauptjob auch noch einen anderen Job. Also als Zumba-Instructor gebe ich auch viele Kurse. Da bin ich auch öfters weg. Mhm. Familie ist leider weit weg. 200 Kilometer. Da kann ich halt auch nicht jede Woche hin. Freunde habe ich hier nicht so viele. Die sind halt mehr in meiner alten Heimat. Die sehe ich dann halt auch nicht so oft. Ja, dann wäre es vielleicht ein Ziel, da wo du jetzt bist, vielleicht auch zu versuchen, einen kleinen Freundeskreis aufzubauen und den auch etwas zu pflegen. Ich bin sicher, Diana, dass das für eure Beziehung wirklich ein Segen sein wird, eine Arznei sein wird, wenn du dich jetzt etwas zurücknimmst. Mach es aus Liebe. Du verlierst ihn nicht dadurch, sondern du gewinnst noch mehr dazu, wenn du dich zurücknimmst. Okay. Und ruf ihn nicht ständig an, lass dich anrufen. Du bist doch die Prinzessin, du musst angerufen werden. Nicht du rufst hinterher an. Wie eskalieren denn so Streite? Was sagt er dann? Also gestern war es zum Beispiel ganz krass. Seitdem haben wir auch eigentlich keinen Kontakt mehr. Er hat gesagt, ich kann nicht mehr, mir wird das zu viel, du engst mich ein, ich kriege keine Luft mehr. Weil wir hatten halt die Woche nicht so viel Kontakt. Aus meiner Sicht, von ihm aus, war es viel. Also wir haben uns Donnerstag gesehen, waren halt schön essen gewesen, es war alles ganz toll. Freitag war er auf der Weihnachtsfeier, ich war bei ihm zu Hause. Und dann kam er halt abends spät heim, dann haben wir noch mal kurz ein bisschen Fernsehen geguckt und so, aber halt nicht viel gemacht. Ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass er jetzt nicht viel Zärtlichkeiten will und so. Und das hat mich halt schon ein bisschen traurig gemacht. Und ich dachte, okay, schade. Den Samstag war ich auf Weihnachtsfeier mit der Arbeit. Da kam ich erst ganz spät heim. So, und dann waren wir Sonntag auf dem Weihnachtsmarkt. Und dann habe ich mich halt mich gefreut. Ich so, ja, vielleicht kann man danach noch was machen. Und dann sagte er, ja, ich möchte jetzt gerne nach dem Fußball alleine sein. Er braucht Zeit für sich. An für sich habe ich das auch verstanden. Aber es hat mich einfach traurig gemacht in der Situation, so dass ich halt zu ihm gesagt habe, hier, das finde ich jetzt voll scheiße, ich habe mich jetzt drauf gefreut, dass ich dich sehe und jetzt schickt er mich weg. Ja, und dann hat es da mega geknallt. Ja, aber dann musst du diese Traurigkeit aushalten. Es gibt ja nichts Schöneres, als wenn jemand freiwillig mit einem zusammen ist. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man jemanden drängt und nötigt. Und der vielleicht dann nur mit halbem Herzen bei einem ist oder es einem nur zuliebe macht. Das ist ja ganz schlimm. Ja. Also, Diana, wenn der das so sagt, wie du es gerade beschrieben hast, das ist höchste Alarmstufe. Höchste Alarmstufe. Du machst die Beziehung kaputt, wenn du dich jetzt nicht ganz rigoros zurücknimmst. Okay. Weil sowas sagt man nicht so leicht, was er da zu dir gesagt hat. Und wenn du auch nur so eine Nuance spürst, dass der jetzt alleine sein will, lass ihn erstmal ein bisschen laufen. Lass ihn sich erstmal erholen von. Allein wenn jemand sagt, ich kann schon nicht mehr atmen, ist das ganz schlimm. Ganz schlimm. Okay. Okay. Hat er irgendwann mal was gesagt, was er für dich empfindet? Ja, also er zeigt mir halt auch immer. Er ist jetzt nicht so der große Freund von Worten. Mhm. Das kann er nicht so. Aber er macht halt sehr viel für mich. Egal, was ich mache, er steht auch hinter mir. Mhm. Egal, ob es jetzt auch mit meinem Tanzen ist oder so, da unterstützt er mich auch und findet das ganz toll, dass ich das mache. Ja. Ich weiß auch bei ihm hundertprozentig, der wird mich niemals betrügen. Also ist der erste Mann, wo ich mir da hundertprozentig sicher bin. Das ist doch ein Traum. Dann lass ihn doch machen. Lass doch seinen Kram machen. Mit seinen Jungs oder alleine oder was auch immer. Mhm. Wenn du nicht mal die Angst hast, dass der dir fremdgehen könnte, ist das doch eine ganz komfortable Situation. Lass ihn laufen. Lass ihn einfach richtig jetzt in Ruhe. Bis von ihm wieder Initiativen kommen. Schatz, wir können das mal machen. Und dann sagst du, ja, gerne. Ja? Okay. Diana, Zurückhaltung trainieren. Das ist, das ist jetzt die ganz große Kunst. Damit rettest du die Liebe. Du machst die Liebe kaputt, wenn du so weitermachst. Habe ich große Sorge, dass die Beziehung kaputt geht. Okay. Viel Glück. Ja, ich danke dir. Tschüss, ciao. Jo, ciao. So, 1.31 Uhr. Ich möchte euch gerne unser Thema sagen. Übermorgen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt das Thema Mein Glaube ist mir heilig. Ich möchte sehr gerne mit tiefgläubigen Menschen sprechen. Auch mit Leuten, denen der Glaube an erster Stelle im Leben steht. Also gerne erstmal mit Angehörigen der großen Religionen, Christen in allen Facetten. Gibt es ja sehr, sehr, sehr tief und streng gläubige Menschen. Sehr gerne auch. Thema hatten wir gerade mit Moslems, Menschen, die dem islamischen Glauben anhängen. Auch mit Juden. Ich erinnere mich zum Beispiel, ich habe gerade mal in der Redaktion mit den Kollegen darüber gesprochen, dass wir in dieser Sendung noch nie mit einem sehr tief überzeugt jüdischen Menschen gesprochen haben. Würde mich sehr interessieren, würde ich mich sehr freuen. Natürlich auch Buddhisten, Hinduisten und so weiter. Und auch mit Leuten, die eine ganz andere Glaubensform, die so abgeht von den großen klassischen Weltreligionen, leben. Und natürlich auch noch mit Menschen, die gar nicht glauben, die sagen, mein Nichtglaube ist mir heilig. Also mit Atheisten. Mein Glaube ist mir heilig. Unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Gerne könnt ihr euch schon anmelden per Mail domian@wdr.de oder Mittwoch vor der Sendung anrufen während der Sendung. Mein Glaube ist mir heilig. Hier ist Frank. Frank ist 37. Guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo Frank. Um was geht's? Ja, ich habe eine Gewissensfrage. Und zwar habe ich versucht, mir letzte Nacht das Leben zu nehmen. Moment, du musst das viel deutlicher reden und das Telefon anders halten. Ich habe es fast nichts verstanden. Ich habe versucht, mir letzte Nacht das Leben zu nehmen. Wie? Ja, ich habe einen Tablettencocktail genommen, hat mir einen Grill aufgestellt, einen Holzkohlegrill. Und habe mich dann hingelegt und wollte sterben, so. Lebst du alleine in deiner Wohnung? Ja. Nun bin ich sehr, sehr beruhigt, dass wir beide sprechen. Hat nicht geklappt, ne. Es hat nicht geklappt. Hat dich jemand gefunden? Nee, ich bin halt nicht bewusstlos geworden. Also ich hatte schon mal einen Suizidversuch. Da war ich ungefähr nach 5 Minuten bewusstlos. Und da wurde ich gefunden. Ist auf der Intensivstation gelandet. 2,5 Tage im Wachkoma gelegen und habe eine Woche gebraucht, um mich da rauszuwühlen wieder. Und was ist jetzt letzte Nacht passiert? Ich habe dann irgendwann wurde mir übelst, ganz schlimmes Körpergefühl, es war echt furchtbar, gebrochen. Mhm. Und dann ich versuche noch irgendwie aufs Tor zu kommen, aber durch die Medikamente war mein ganzer Körper natürlich auch hat nicht mehr funktioniert. Währenddessen war aber der Grill an. Der Grill stand in deinem Zimmer. Der stand noch voll in meinem Zimmer, genau. Und der brannte auch. Der brannte auch und dann bin ich halt kotzen gegangen und hatte ich übelsten Durchfall, wo natürlich auch die Tabletten dann alle wieder mit rauskamen. Mhm. Und ein Teil. Ich glaube, es war so 1,5 Stunden, wenn ich das noch richtig habe. Und mich zurück, habe ich wieder hingelegt. Hast dich wieder hingelegt und der Grill brannte immer noch? Genau, ich habe da aber nochmal reingeguckt und so richtig gebrannt hat er halt nicht. So, ich habe mich halt wieder hingelegt und dann ging es ganz schlimm los. Ich habe ja irgendwie, also ich habe dann so richtig Halluzinationen bekommen und es war nicht schön, so mehr. Aber das einzigste Problem, also wo ich eigentlich mit ihr reden will, ist diese Gewissensfrage, ob ich gehen darf. Ja, okay, aber trotzdem nochmal, wie das dann ausgegangen ist. Du musst doch dann irgendwann die Entscheidung getroffen haben in der Nacht, jetzt, ich muss jetzt das Fenster aufmachen und lüften und ich will leben. Wie war das? Nee, durch die Tabletten war ich irgendwie wie in so einem Film. War ganz komisch, ich kann es nicht beschreiben. Also die Holzkohle ist so vor sich hingebrannt? Ja, ich habe reingeguckt und es hat nicht richtig gebrannt. Also, und das habe Licht angemacht. Und, also ich hatte auch keine Kraft, oder da jetzt nochmal Anzünder reinzuschmeißen und nochmal einen neuen Versuch zu starten. Ich verstehe. Also im Grunde, du hast richtig Glück gehabt, sonst wärst du tot jetzt. Richtig. Warum willst du dir das Leben nehmen? Ich habe seit 14 Jahren jetzt Depressionen immer wieder. Also rezidivierende, schwere depressive Visionen. Die sind immer so schwer, dass die mich komplett aus dem Leben schmeißen. Mhm. Also ich ziehe mich dann komplett zurück. Verlasse meine Wohnung nicht mehr. Vegetiere eigentlich noch. Und das ist, es ist einfach, jeden Tag ist eine Qual. Das ist einfach. Bist du denn wegen der Depressionen in ärztlicher Behandlung? Ja, immer wieder. Also, wie gesagt, 5 stationäre Aufenthalte, so zwischen 3 Wochen und 3 Monaten. Mhm. 3 teilstationäre Aufenthalte, ambulante Psychotherapie, Antidepressiva, Psychiaterin. Mhm. Nimmst du denn im Moment auch Tabletten ein? Also ja. Antidepressiva ein? Ich nehme die ein, aber ich habe vor kurzem halt meinen Job verloren. Und hat mir dann wieder die Beine weggezogen. Also ich bin einfach nicht mehr, ich halte sowas nicht aus. Also ich bin nicht stabil, weißt du? Verstehst du? Aber du nimmst die Tabletten kontinuierlich ein, regelmäßig ein? Naja, das ist ja das Schlimme. Also am Anfang des Jahres ging es mir richtig gut. Also richtig gut. Wo ich gesagt habe, es geht mir jetzt so gut, wie es mir die letzten 14 Jahre nicht mehr ging. Und dann ist es aber auch ganz schnell alles wieder zusammengebrochen. Ging es dir gut mit den Tabletten? Na, die haben es halt unterstützt. Also, jetzt nochmal meine Frage, nimmst du die Tabletten regelmäßig ein? Jeden Tag? Ich nehme sie regelmäßig, also habe sie regelmäßig eingenommen, habe sie dann aber beim letzten Mal in der Tagesklinik abgesetzt. Das heißt, wie lange bist du jetzt ohne Medikamentierung? Na, ich war jetzt ein Dreivierteljahr ungefähr ohne Medikamentierung, ja. Du wolltest grundsätzlich mit mir über die Frage reden, ob es moralisch vertretbar ist, sich das Leben zu nehmen. Genau. Weil ich 2 Kinder habe. Du hast 2 Kinder. Richtig. Lebst aber von den Kindern und der Frau getrennt. Genau. Mhm. Wie alt sind die Kinder? 13 und 15. Mhm. Wie ist dein Verhältnis zu den Kindern? Ja, durch die depressiven Phasen, die ich habe, ist natürlich schwierig. Und wenn ich depressiv bin, dann kann ich ja kaum für mich selber sorgen. Und dann kann ich in der Zeit auch nicht für meine Kinder da sein. Und das ist ein Kreislauf. Ich drehe mich im Kreis und komme einfach nicht raus. Mhm. Ich würde gerne da sein wollen, mehr. Das geht aber nicht, weil ich krank bin. Und das wiederum macht mich krank, dass ich es nicht kann. Mhm. Ich sehe mich als Versager. Und du hast jetzt deinen Job auch noch verloren, sagst du? Das heißt, du bist auch den ganzen Tag zu Hause und bist auf dich zurückgeworfen. Ja. Hm. Wie ist dein Verhältnis zu deiner Ex-Partnerin, also der Mutter der Kinder? Ja, ist leider überhaupt nicht gut. Hm. Also sie hatte mich damals, hatte ich nicht, aber ist nicht gut. Wie lange seid ihr denn schon getrennt? Das war 2007, nee, Quatsch. Seit 2008, glaube ich. Mhm. Ja. Du hast gerade gesagt, sie hat mich damals und hast dann aufgehört zu sprechen. 2006. Okay. Ja, betrogen. Betrogen. Mhm. Ja, und das war eine sehr starke Verletzung für mich. Damit bin ich nicht klargekommen und bin dann gegangen. Aber die Depressionen hattest du ja vorher schon. Genau. Ja. Das war, Auslöser war, glaube ich, meine Tochter gewesen. weil ich zu dem Zeitpunkt arbeitslos war. Die Beziehung war nicht stabil zu der Mutter. Mein Sohn war schon da und ja, ich wusste nicht, wie ich das finanziell stemmen soll. Ich war mit der ganzen Situation überfordert. Ich war einfach noch zu jung, denke ich. Mhm. Sind die Depressionen damals, vor 14 Jahren, ja relativ von heute auf morgen, relativ spontan aufgetreten? Oder war es ein schleichender Prozess? Im Nachhinein war es schleichend, aber ich habe es halt nicht gemerkt, weil ich nichts wusste über Depressionen. Mhm. Ja, zum Schluss lag ich nur noch im Bett. Mhm. Für mich wäre es nicht mehr möglich gewesen, einen Brief in den Briefkasten zu schmeißen. So. Das wäre unvorstellbar. So ein Gefühl war das. Und da kam irgendwann nur noch die Lust, dass ich das nicht mehr will. Mhm. Und habe mich dann auch ins Auto gesetzt und bin losgefahren und wollte vom Hochhaus springen. Ja, irgendwo ein Hochhaus suchen und Wie viel Mal standst du denn schon kurz vor der Selbsttötung? Ja, ziemlich oft. Mhm. Also wenn ich überlege, ja, allein die Gedanken an Suizid, komme ich bestimmt auf mehrere Monate. Also zu deiner grundsätzlichen Frage, ob es moralisch legitim ist, sich das Leben zu nehmen. Natürlich ja, jeder Mensch kann über sich frei entscheiden. Aber ich finde, es muss alles Menschendenkbare unternommen worden sein, bevor man an den Punkt kommt, wo ich das auch verstehen würde, wo ich sagen würde, ja, ich maße mir kein Urteil mehr an. Ich habe schon allein nur aufgrund der wenigen Minuten, die wir sprechen, Frank, wobei ich dich sehr ernst nehme, was du sagst, sehr, sehr ernst. Trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass das alles ausgeschöpft wurde. Und du hast das schönste Gegenargument, was heißt das schönste? Ja, es ist das schönste, aber es ist das gewichtigste Gegenargument selbst sofort gerade genannt. Du hast zwei Kinder. Mhm. Und du entziehst den Kindern den Vater. Ja, aber andersrum kann ich auch nicht der Vater sein, der ich sein sollte. Ja, deswegen finde ich zum Beispiel auch nicht richtig, dass du jetzt so viele Monate ohne Medikamente bist. Wenn man so schwer depressionserkrankt ist, muss man einen regelmäßigen Kontakt zu einem guten Psychiater haben und man muss regelmäßig hoffentlich die besten Medikamente einnehmen, die für den entsprechenden Fall dann auch nötig sind. Sonst stürzt du komplett ab, wenn du die Medikamente nicht nimmst. Das hast du ja nun erlebt. Ich glaube, ich habe einfach auch für mich aufgegeben. Also du hast dich gehen lassen. Ja. Genau. Ja, ernst, irgendwie habe ich den Eindruck auch so. Wobei ich dich total ernst nehme und das auch ahne, in welcher Not du bist. Aber ich habe auch so einen Tick das Gefühl, dass du zu lasch mit dir bist. Du sagst es selbst, dass du dich zu sehr hast gehen lassen. Bevor man den Holzkohlengrill anwirft, geht man erst zum Psychiater und sagt, ich will ein neues und das beste Medikament haben, was es im Moment gibt für meinen Fall. Und das will ich erstmal ausprobieren. Und das will ich auch jeden Tag nehmen. Umbringen kann man sich immer noch. Ich sag's mal so ganz salopp. Ja. So, und dann würde ich mir an deiner Stelle auch ein Ziel vor Augen stellen oder mir ein Ziel formulieren. Wieder einigermaßen so stabil zu sein, dass ich ein wenig ein guter Vater für meine Kinder sein könnte. Dass die Kinder sich auch freuen können an dir. Jahrelang. Das ist die Sorge um die Kinder. Mhm. Die Sorge um die Kinder, die mich depressiv macht. Ja, aber das ist ja absurd. Die Sorge um die Kinder führt dich zum Selbstmord und du gibst den Kindern einen ungeheuren Schlag mit für ihr ganzes Leben, wenn du es tust. Verstehst du, wie absurd das ist? Ja, na klar, ist krank. Das ist eine Krankheit, eben. Das ist eine Krankheit. Ja. Deswegen kann und möchte ich nur appellieren, Frank, dass du erneut zum Psychiater gehst. Und ich weiß nicht, was du für eine Erfahrung mit deinem letzten Psychiater hast. Da gibt's ja nur auch solche und solche. Nee, ich hab eine. Schon seit dir ist das die erste und die hat seit 14 Jahren. Und hast du ein gutes Gefühl zu der Person? Ja. Das Problem ist halt einfach, ich komme nicht, ich schaffe es nicht, mir für mich normales Leben hinzubiegen. Mhm. Also ich gehe von Klinik zu Klinik, von Maßnahme zu Maßnahme, von Betreuung zu Betreuung so ungefähr. Und ich habe das Gefühl, es artet alles so aus, dass ich irgendwann entmündigt werde, ja, weil ich selber nicht mehr klarkomme. Mhm. Und, aber du rufst hier an. Das ist doch schon mal ein großer Schritt, finde ich, für jemanden, der so in der Not steckt wie du. Du rufst ja an und hast den Mut, hier zu sprechen, vor so vielen Menschen im Übrigen. Und du hast mir das alles sehr klar erzählt. Das finde ich schon mal toll. Ja, ich kann mich auch reflektieren, Dorian. Also das ist nicht mein Problem. Ja, ist mir schon klar. Aber du hast auch die Initiative gehabt und den Mut gehabt. Ich sag's dir nur mal so, das finde ich schon mal gut. Du hättest ja heute Abend träge irgendwie in der Ecke hängen können und nichts machen. Das Schlimme ist halt meine Familie auch. Also die machen das seit 14 Jahren mit. Mhm. Sehen immer wieder, wie ich abstürze, machen sich immer wieder Sorgen, wenn ich mich zurückziehe. Mhm. Und das möchte ich denen auch ersparen. Und weißt du so, dann denke ich so, dann mache ich einmal einen Schlussstrich so, dann tut's halt richtig weh mal kurz und dann können sie aber auch ihr restliches Leben in Ruhe leben und leben nicht mehr in Sorge. Nein, nein, die leben ihr Leben, ihr restliches Leben nicht in Ruhe, wenn du das machst. Glaub es mir. Es ist ein ungeheurer Schmerz, den Sohn, den Papa zu verlieren durch Selbsttötung. Ein unendlicher Schmerz. Mensch, und du bist ja 37 Jahre alt. Wenn du schaffst, kannst du nochmal ganz neu mit deinem Leben anfangen und auf ganz neue Ebenen gehen, auf ganz neuen Wegen gehen. Ich möchte dich wirklich, ich möchte appellieren, ich sag's nochmal an dich, diesen nochmal dir eine Chance zu geben und nochmal einen neuen Versuch zu wagen. So hart, um ja immer wieder zu stürzen und sich daraus zu kämpfen. Egal, vergiss die Vergangenheit. Jetzt guck nach vorne. Kein Aber, sondern nach vorne gucken. Leben, Kinder, gutes Leben. Das müssen jetzt die drei Sachen sein, die du vor Augen hast. Dein hoffentlich neues, gutes Leben und deine Kinder. Okay. So. Und wie du das jetzt im Detail mit deiner ganzen Psychiatrie-Biografie am besten machst, ich habe heute Nacht eine sehr erfahrene Psychologin hier hinten im Hintergrund sitzen. Bitte sprich mit ihr und lass dich beraten, was du tun solltest und könntest. Okay. Kein Mensch schwatzt dir irgendwas auf, das weißt du. Du musst es eh selbst entscheiden. Aber ich möchte, dass du es dir anhörst und vielleicht... Ich hatte nie Probleme, Hilfe anzunehmen. Okay, umso besser. Ja. Dann machen wir so. Okay, ich danke dir, Domian. Lieber Frank, du legst auf und die Anna ruft dich gleich an und alles weitere im Hintergrund. Ich danke dir. Viel Glück. Ja. Viel Glück. Danke. Tschüss. Danke. Hier ist Bernd. Bernd ist 69. Guten Morgen, Bernd. Hallo, Bernd. Ja. Bernd, ich freue mich, dass du da bist. Über was reden wir beide? Über was sehr Trauriges. Was ist passiert? Ich habe gehört, was Sie eben dem Mann da gesagt haben. Das hat mir schon ein bisschen geholfen. Meine Frau ist vor zweieinhalb Monaten, zweieinhalb Monaten gestorben. Ja. Und wir waren 40 Jahre sehr, sehr glücklich verheiratet. Ja. Das ist ein großer Schmerz. Ja. Vor zweieinhalb Monaten. Ja. Mhm. Und ich habe gedacht, ich bin schon ein bisschen drüber weg. Aber. Aber Bernd. Die Nächte werden furchtbar. Ja. Nach zweieinhalb Monaten ist man da überhaupt nicht drüber hinweg. Ja, aber wie soll das weitergehen? Mhm. Habt ihr Kinder? Ja, eine Tochter. Lebt die in deiner Nähe? Nein, 500 Kilometer weg. Ich wohne im Schwarzwald und sie wohnt im Ruhrgebiet. Und die kümmert sich sehr um mich. Aber und die kann auf der großen Entfernung natürlich auch nicht immer bei mir sein. Verstehe. Gibt es denn viele Menschen um dich herum? Verwandte, Freunde, Nachbarn? Das gibt es schon, aber nicht so sehr viel. Ich war früher in leitender Funktion und gab es natürlich viele Leute, die um einen rum waren, aber natürlich war der Chef und dann war ich das nicht mehr, weil ich eben krank wurde und nicht mehr arbeiten konnte und dann, dann ließen die einen fallen. Das alte Lied. Erzähl mir mal ein bisschen von deiner Frau, Bernd. Ist sie plötzlich verstorben? Nein. Sie hatte, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, COPD. Ja, schwere Lungenerkrankung. Ja, ganz schwer und dann war sie im Endstadium. Wir wussten seit 2 Jahren, da wusste sie und ich, dass sie bald sterben wird. Mhm. Da haben wir ganz, ganz offen drüber gesprochen. Ja. Sie hat auch gesagt, wie sie beerdigt werden will. Und keine Todesanzeigen. Mhm. Dann hat sie alles, sie wollte Feuerbestattung und das war auch in meinem Sinn. Und das haben wir alles ganz, ganz offen besprochen. Was ja schon auch sehr gut ist, dass ihr das gemacht habt, so offen. Ja, natürlich. Und dann habe ich gedacht, weil wir so offen darüber gesprochen haben, wird es für sie leichter und für mich leichter. Aber das ist alles dummes Zeug. Das ist dummes Zeug. Aber weißt du, Bernd, wenn man 40 Jahre glücklich verheiratet war, wer kann das schon sagen? Ich weiß auch nicht, ob das Gespräch jetzt was bringt. Ich habe einfach das Bedürfnis, mal anzurufen. Ich habe auch schon zweimal die Telefonsorge angerufen, aber die können das auch nicht so. Das Schlimme ist, da ich vom Beruf her früher solchen Leuten wirklich helfen konnte. Habe ich gedacht, aber ich wusste es vom Studium her, dass es nicht geht. Und jetzt habe ich selbst gemerkt, ich kann es nicht. Bei anderen ja. Ja, das ist aber oft so, dass man anderen helfen kann und bei sich selbst verzweifelt dasteht. Ich wollte gerade eigentlich nur auch noch sagen, dass ich das so natürlich und so normal finde, dass du nach 2,5 Monaten am Boden bist. Es wäre fast schon merkwürdig, wenn du es nicht wärst. Ja. Ist deine Frau bei dir zu Hause gestorben? Nein, im Krankenhaus. Warst du bei ihr? Ja, das ist ja das Problem. Sie ist also 3-mal mit dem Notarzt nachts ins Krankenhaus gekommen und immer wieder haben sie es hingekriegt. Und beim letzten Mal bin ich dann auch, davor die Male natürlich auch, immer mit dem Rettungswagen mit ihr ins Krankenhaus. Und dann sah das zuerst gar nicht so schlimm aus. Ach, die kriegen wir wieder hin. Und das war ein Sonntag. Und dann bin ich nachts weit bis über Mitternacht bei ihr geblieben. Und dann sah das gut aus. Sie kam noch nicht mal auf die Intensivstation. Mhm. Und dann rief sie mich am nächsten Morgen an und sagte, Bernd, mach dir keine Sorgen, ich schaff das schon. Es ist alles gar nicht so schlimm. Und dann bin ich nachmittags wieder ins Krankenhaus und dann lag sie schon auf der Intensivstation. Und da war sie zwar ansprechbar, aber nur noch schwach, ganz schwach. Sie erkannte mich, sie drückte mir die Hand. Und dann bin ich 2 Tage und 2 Nächte an ihrem Bett geblieben. Immer wieder ging es bergauf, immer wieder erkannte sie mich, immer wieder sprach sie mit mir. Und da haben wir noch Witzchen gemacht. Ich habe es ja eben ihrem Kollegen gesagt, wir hatten so in den 40 Jahren so aus Spaß, hat immer der eine gesagt dem anderen, du, ich hab dich viel lieber. Und dann hat der andere gesagt, natürlich nicht. Und als sie da auf dem Sterbebett lag, habe ich dann auch so gesagt, und ich wollte ja auch ein bisschen nicht das alles so tierisch ernst machen. Ich sagte, du, ich hab dich viel lieber. Und dann hat sie ganz energisch den Kopf geschüttelt. Da musste ich noch so lachen. Sie auch. Ist sie denn dann, sie ist nicht in deinem Beisein gestorben? Nein. Und dann war ich 2 Nächte und 2 Tage war ich bei ihr. Und dann haben sie so bestimmte Instrumente abgestellt. Sie hatte auch eine Patientenverfügung, hinter der ich voll stand. Ich habe sie mal auch. Und dann haben die Ärzte gesagt, das hat jetzt keinen Sinn. Das quält sie nur. Wir stellen das jetzt ab und dann wird sie noch, ja, einen Tag, vielleicht leben. Mhm. Und dann war ich durch die Nächte davor so kaputt, dass der Arzt dann, der uns begleitet hat, gesagt hat, jetzt fahren Sie nach Hause. Mhm. Noch ist von Sterben keine Rede, wir rufen Sie an, wenn Sie jetzt noch länger bleiben, brauchen Sie nachher auch eine Intensivstation. Verstehe, verstehe. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Und wie ist dann so passiert, ist sie genau da gestorben? 3-4 Stunden später haben sie angerufen, wenn sie in einer Stunde kommen, erleben sie sie noch. Und dann habe ich nachher erfahren, 5 Minuten nach dem Anruf ist sie gestorben. Mhm. Und das belastet mich so, weil sie ja immer zwischendurch wieder wach wurde und meine Hand drückte. Und jetzt habe ich Angst, dass die gestorben ist und hat mich vermisst. Ja, Bernd. Gestatte mir da mal ein ganz offenes Wort. Ja. So wie du mir das jetzt alles schilderst, habt ihr euch wirklich tief geliebt? Ja, aber wie? So, und wie du mir das schilderst, hast du für deine Frau alles Erdenkliche getan. Also die letzten Minuten. Moment mal. Und du hast die letzten Tage und Wochen dich so rührend um sie gekümmert. Und wenn der behandelnde Arzt schon zu dir sagt, jetzt fahren Sie mal ein bisschen nach Hause und schlafen Sie, sonst liegen Sie ja auch auf der Intensivstation. Ich kenne deine Frau nicht. Ich könnte um mein Leben wetten, dass sie, wenn sie jetzt was sagen könnte, würde sie sagen, das war richtig, dass er nach Hause gefahren ist und sich ein bisschen ausruht. Er war so viel bei mir, er hat mich nicht alleine gelassen. Ich schwöre es, dass sie das sagen würde. Glaub es mir, ohne dass ich euch kenne, aber so wie du das jetzt schilderst, bin ich hundertprozentig davon überzeugt. Da musst du dir keine Gedanken machen. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Es bleibt der Schmerz, dass deine Frau weg ist. Das nehme ich sehr ernst. Aber du musst dir keine Schuld zusprechen. Wirklich nicht. Ich will dir noch was sagen. In aller großer Trauer, wenn man einen Menschen verliert, darf man nicht vergessen, dass man das Glück hatte, diesen Menschen erlebt zu haben. Ja. Und du hast 40 Jahre diesen tollen Menschen gehabt. Das ist eine Gnade, dass du weißt das, aus deiner Lebenserfahrung, dass das nicht viele Menschen sagen können. 40 Jahre Glück. Das stimmt. Und ich finde, das bringt ja den Menschen nicht zurück, das weiß ich auch. Aber ein bisschen Trost und Gleichmut kann einem das schon schenken, wenn man das denkt. Ihr habt so viel über das Ende und den Tod gesprochen. Ja, das haben wir. Hat sie dir was mit auf den Weg gegeben für die Zeit danach? Nein. Ja, sie hat insofern gesagt, dass sie ich weiterleben soll. Und auch wenn ich wieder jemanden kennenlerne, soll ich die Frau nehmen. Sogar das hat sie zu dir ja, gesagt? Ja, wir haben sogar eine ganz gute Bekannte, die ich auch sehr gern habe. Und dann hat sie noch gesagt, nimm doch die, ich lasse jetzt den Namen weg, ihr passt so gut zusammen, mach das doch. Das hat sie gesagt. Aber dann hat sie dir ja was ganz Tolles hinterlassen. Sie hat nämlich, sie hat zu dir gesagt, wie auch immer, mit wem, leb du dein Leben weiter und zermachte dich nicht und zerfress dich nicht in der Trauer. Das hat sie damit gemeint. Ja, das hat sie damit gemeint. Mhm. Und sie war auch sehr stark. Sie hat ja auch nie geklagt, obwohl sie wusste, dass sie bald stirbt. Sie war ganz, ganz stark. Wo ich dann Ansätze machte, schwach zu werden, da sagte sie, nein, jetzt lass das mal. Mhm. Ich gehe und du bleibst und... Mhm. Lieber Bernd, ich muss jetzt was Unangenehmes machen. Ich muss dieses Gespräch abbrechen, weil die Sendung vorbei ist. Ja, ich bitte dich aber aufzulegen und wir werden uns gleich bei dir nochmal melden, okay? Das wäre nett. Das machen wir. Alles Gute und tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Uwe van Betterei und wir sind morgen um 1 Uhr wieder da. Bis dahin, tschüss.